jetzt den Schatten vergibt. Schaut die Menschen der Sierra hinauf zu den sonnigen Höhen. Schaut hinauf von der weißen Kondor, so einsam sie. Wie ein Gruß an die Sonne klingt ihr altes Lied. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Weit getan der Abend, Frieden beginnt. Schaut die Menschen der Sierra hinauf, wo das Abendrot brennt. Und sie denken daran, wie schnell das Glück oft vergeht. Und aus tausend Herzen erklingt es wie ein Gebet. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre. Sierra, Sierra Madre del Sur. Sierra, Sierra Madre.